Dorothee Eberhards Quartett Nummer 3 macht dabei den Anfang. Sie hören das polnische Ex-Quartett. Thank you. Das Ex-Quartett, bestehend aus Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters Stettin, spielte Musik der Komponistin Dorothee Eberhard, ihr Quartett Nummer 3. Damit nach München zum Orchester Jakobsplatz und seinem Leiter Daniel Grossmann. Er dirigierte im Münchner Cuvier-Theater die Traumgeografie. Das sind 7 Lieder von Max Beckschäfer nach Gedichten von Shalom Ben-Hurin für Bariton und Streichorchester, gesungen von dem Bariton Christian Rieger. Alten Hasses durch die Gassen. Thank you.

des Traues lächelt leise Stimme zwischen neuen und verlorenen Orten spann der Traum nun seine Thank you. Thank you.

Der Bariton Christian Rieger sang 7 Lieder nach Gedichten von Shalom Ben-Chorin, die Max Beckschäfer vertont hat. Den Solisten begleitet hat das Orchester Jakobsplatz München, die Leitung hatte Daniel Grossmann. Das ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Nach Dorothee Eberhardt am Beginn folgt mit Viera Janacekova die zweite Komponistin der Sendung. Ihr Stück heißt Sommernachtstraum und ist für Flöte, Cello und Klavier. Thank you. Thank you. Maria Fedotowa Flöte, Barbara Braukmann Violoncello und am Klavier Helmut Wivell spielten den Sommernachtstraum Midsummer Night's Dream, ein Stück der im letzten Jahr verstorbenen Komponistin Věra Janáčková. Ich will singen und spielen, solange ich da bin. Das ist der Titel des nächsten Liederzyklus nach Psalmübertragungen von Arnold Stadler. Die Musik dazu stammt von Rudi Spring, der hier auch die Leitung übernimmt. Das Auftragswerk des Arp-Museums Rolandseck interpretieren unter anderem die Sopranistin Corinna Pregler und der Geiger Ingolf Turban. Sie sagen, Corinna Pregler, Sopran, Ingolf Turban, Violine, Albert Osterhammer, Bassklarinette und Rudi Spring am Klavier interpretierten dessen Liederzyklus nach biblischen Texten »Ich will singen und spielen, solange ich da bin«. Die Psalmübertragungen stammten dabei von Arnold Stadler. Zu Norbert Jürgen Schneiders Bestseller »Schlafes Bruder«, beziehungsweise zu dessen Verfilmung, schrieb N.J. Schneider die Filmmusik. Einen kleinen Ausschnitt daraus, die Toccata für Orgel, wird im Anschluss gespielt von dem Organisten Harald Feller. Thank you. Filmmusik von N.J. Schneider aus Schlafes Bruder an der Orgel der evangelisch-lutherischen Kirche St. Martin in Memmingen spielte der Organist Harald Feller. Und wir enden mit geistlicher Musik von Anton Zapf im Münchner Liebfrauendom. Dorthin geht es mit ihm an der Orgel und der Sprecherin Miriam Galonska. Hier sind die Klagelieder Jeremias. mit geistlicher Musik von Anton Zapf, dessen Klageliedern Jeremias für Orgel und Sprechstimme ging das heutige Concerto Bavarese auf Bayern 2 zu Ende. An der Orgel des Münchner Liebfrauendoms begleitete Anton Zapf die Sprecherin Miriam Galonska.